Ich hoffe, es geht dir gut, die Leute sind kalt. Pass auf dich auf, denn ich werd wohl nicht bei dir sein können. Wenn du das liest, achte drauf, wie der Brief geschrieben ist. Und atme auf, ich bin bei dir, mein Kind, und weiß, dass du nach mir schaust. Der Junge ist so stolz auf dich und er weiß, dass du schwer hast. Doch denk nicht, dass er es niemals bemerkt hat. Er sieht dich, sein Herz lacht, er liebt dich und er wacht nachts, weil er träumt, wie er fortgeht, nie kehrt macht. Du bist noch jung, doch er weiß, dass du dies verstehst. Er musste gehen, doch will sehen, wie du in Frieden lebst und an ihn denkst und was Gutes im Sinn hast und seine Wut auf die Welt nicht teilst und so blind hast. Er war enttäuscht und die Menschen waren schlecht zu ihm. Doch er war zehn, musste gehen und in Kämpfe ziehen und am Ende merken, dass er nicht gewinnen kann. Sein Stolz und sein Glaube zwangen ihn in die Knie. Halt fest an den Träumen, die dich aufrecht halten, an die Möglichkeiten, deinen Weg zu gestalten. Halt fest, ohne Angst zu versagen, du wirst lernen mit der Zeit alles richtig zu machen. Halt fest an den Träumen, die dich aufrecht halten, an die Möglichkeiten, deinen Weg zu gestalten. Halt fest, ohne Angst zu versagen, du wirst lernen mit der Zeit alles richtig zu machen. Halt fest. Schon in der Schulzeit wollten ihn die Pädagogen unten sehen. Er war fleißig, seine Freunde nahmen die Penner Drogen. Er war nicht so nicht froh, er kam sich vor wie ein Tier im Zirkus mit riesengroßer Lichtshow. Und egal mit wem er sprach, er wurde nie verstanden. Und die Mädels, die er traf, waren fast alle Schlampen. Sie wollten ihm sein Herz nehmen und es töten. Doch in seiner Brust war es still wie im gezähmten Löwen. Es ist schlecht, so zu hassen und das Recht, wenn man's lassen kann. Doch es nicht geht, weil man denkt, dass man's schaffen kann, die Welt zu ändern und Leute zu bekehren. Doch die Menschen denken egoistisch, Freunde sind nichts wert. Und das Leben ist ein Klassenkampf, jeder denkt in Rassen, Mann. Bücher können Dinge bewegen, was keine Waffe kann. Die Lehrer werden sagen, du bist eine von denen. Der Staat wird versuchen, dich an die Leine zu nehmen. Halt fest an den Träumen, die dich aufrecht halten, an die Möglichkeiten, deinen Weg zu gestalten. Halt fest, ohne Angst zu versagen, du wirst